Paul bauen wollte. Das war Bille zu langweilig. Außerdem musste sie los zur Schule. Sollte Dina damit ihren Onkel Toni gemeint haben?